Wei Wei wants to slap you in the face. He wants to shock you. Ai Weiwei will mit seiner Kunst schockieren, sagt Ethan Coen in der Dokumentation Ai Weiwei, Never Sorry. Coen, New Yorker Galerist des chinesischen Künstlers und Regimekritikers, meint, wenn Ai Weiwei vor der Kamera eine neolithische Vase feierlich fallen lässt, sagt er, ich liebe die Kultur, aber ich will nicht linientreu sein. Ich will etwas Neues. Wie dieses Neue im zeitgenössischen China entstehen könnte, wie Menschenrechte umgesetzt werden könnten, das ist ungewiss. Und Ai Weiweis Schicksal zeigt, wie schwierig und gefährlich Veränderungen in China sind. 31 Tage lang war der Künstler in Haft und seit seiner Entlassung 2011 steht er unter Hausarrest. Die Filmemacherin Alison Clayman begleitete Ai Weiwei 3 Jahre lang und dokumentiert dessen Arbeit, genauso wie die alltägliche Repression der Behörden. Bezweifelt werden darf allerdings, ob diese Dokumentation es schafft, einen Zugang zu vermitteln zum komplexen Werk und zu der Person dieses außergewöhnlichen Mannes, der sich selbst als politisches Gesamtkunstwerk inszeniert zwischen Willkür und Widerstand. Ai Weiwei, Never Sorry von Alison Clayman. Zwiespältig, aber empfehlenswert. Nichts auf der Welt hält ein Mädchen auf, das träumt. Eine andere Form von Widerstand, den der Jugend gegen die Alten. Davon erzählen Delphine und Muriel Collin in ihrem Film 17 Mädchen. In einer Stadt in der Bretagne wird Camille schwanger. Nicht geplant, aber auch nicht ungewollt. Ich bin seit 8 Wochen schwanger. Und da sagst du es uns erst jetzt? Ich kann es nicht glauben. Camille wird nicht abtreiben. Einwände ihrer Mutter. Wenn du wüsstest, was es bedeutet, ein Baby zu haben. Sie sind ihr egal. Aber nicht nur das. Camille schlägt ihren Schulfreundinnen vor, ebenfalls Mutter zu werden. Die staunen nicht schlecht. Macht's doch einfach auch. Das wäre der Hammer. 17 Mädchen, das ist die Geschichte einer weiblichen Jugendrevolte, eine mittels Schwangerschaft. Erzählt aus der Perspektive dieser Mädchen, aber eben nicht als Märchen. Denn ob der Kampf um Selbstbestimmung tatsächlich so gelingen kann, stellt sich langsam, aber sicher in Frage. Delphine und Muriel Collin zeigen viel Respekt für die Gefühle ihrer Protagonistinnen, sodass sie in deren letztendlich vergeblicher Revolte nie denunzieren. Nichts auf der Welt hält ein Mädchen auf, das träumt. 17 Mädchen von Delphine und Muriel Collin. Empfehlenswert. Du musst jetzt Ruhe bewahren, okay? Ich weiß, es sieht schlimm aus, aber das wird schon wieder. Und wie? Filmemacher Stephen Elliott, der 1994 die Drag Queen Tragikomödie Priscilla, Königin der Wüste, drehte, glaubt nicht an die rebellische Kraft der Ehe. Das mag man daran ablesen, dass in der anarchischen Komödie die Trauzeugen Hauptfigur David, ich werde heiraten, Mia, die Urlaubsbekanntschaft vor den Traualtar führt. Doch die Hochzeit zwischen dem Briten und der Australierin stürzt an diesem Tag der Eheschließung in ein formidables Chaos, verursacht durch die Trauzeugen. Das ist schon einigermaßen durchgeknallt. Die Trauzeugen von Stephen Elliott, empfehlenswert. Doch dieser Begriff, durchgeknallt, darf in Adam Shankmans Filmmusical Rock of Ages eine erstaunliche Steigerung erfahren. 1980er Jahre. Es ist die Zeit der Musik von Def Leppard, Bon Jovi, Whitesnake, REO Speedwagon oder Guns N' Roses. Sherry aus der Provinz verliebt sich im angesagten Rockschuppen in L.A. in Drew, während Kultrocker Stacy Jacks, Tom Cruise spielt ihn, zum Auftritt erwartet wird. Vorher gibt er aber noch ein Interview. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass sich die Musikindustrie ständig verändert, wegen der sich ändernden kulturellen Trends, und wenn man daran denkt, dass bla bla bla und bla bla bla. Und mittendrin werden die alten Songs von der Leine gelassen. Die 80er Jahre außerdem Drogen und hemmungsloser Sex. Sex and Drugs and Rock'n'Roll eben. Rock of Ages ist grandios choreografiert und wird zum rhythmischen Feuerwerk, wenn Julianne Hough, Mary J. Blige, Catherine Zeta-Jones oder Tom Cruise die Rockhits der 80er covern und dabei der Film immer mehr anfängt, neben dem Rad zu drehen. Höhepunkte dieser wunderbaren Durchgeknalltheit: Rockschuppenbesitzer Alec Baldwin, langhaarig, und Russell Brand als seine rechte Hand erleben ihr schwules Coming-out und fangen an, Can't Find the Feeling von REO Speedwagon gemeinsam zu singen. Ach, ist das schön schräge. Rock of Ages bedient so ziemlich jedes Klischee über die Rockmusik, um es dann allerdings im stampfenden Rhythmus wieder liebevoll zu umarmen. Rock of Ages von Adam Shankman. Herausragend, mit Kultcharakter.